Zwei Körperprobleme, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zwei Körperprobleme Podcast. Heute mit einem besonderen Gast, würde ich sagen, Christian Wache begrüße ich heute hier im Podcast vom eHealth Podcast. Hi Christian. Servus und moin. Ja, wir möchten heute zusammen über das digitale Versorgungsgesetz sprechen. Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die jetzt den eHealth Podcast vielleicht noch nicht kennen, möchte ich vielleicht dich, Christian, bitten, erzähl doch mal ganz kurz was zu einem Podcast und vielleicht auch über dich. Ja, gerne. Also vielleicht ein bisschen schade ist, dass wir jetzt nicht so einen coolen Namen wie Übergabe haben. Als ihr da ja kooperiert habt, hatten wir uns ja wunderbar zusammenschmelzen können zu Überkörper. Das geht bei uns nicht so cool. Genau, zu mir, Christian Wache, bin Professor in Konstanz am schönen Bodensee, habe früher in grauer Vorzeit medizinische Informatik studiert, in dem Bereich promoviert, mache das jetzt seit über 20 Jahren. Hauptgebiet klinische Applikation, also Krankenhausinformationssysteme zum Beispiel, und mache seit 3 Jahren mit 2 Kollegen und Freunden, Renato Dambe und dem Bernhard Breyer, den eHealth Podcast. Genau, also da sind wir inhaltlich so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, ihr habt so ein bisschen höhere Flughöhe und wir sind manchmal ein bisschen technischer und konkreter irgendwie unterwegs. Ja, das glaube ich auch. Also das sind wirklich aber auch diese Bereiche, die sich häufig, finde ich, separieren. Also ich bin eher auch so im Bereich Versorgungsforschung, Evidenzbasierung, Interventionsentwicklung unterwegs und Markus und Jan noch haben noch ganz anderen Fokus. Aber da sind es schon wirklich, das sind Bereiche, die einfach häufig auch getrennt leben, sag ich mal. Und ist ja auch cool, je mehr Leute da in dem Bereich was machen, desto besser. Absolut, absolut. Das sind aber auch verschiedene Szenen, ne? Also jetzt so rein wissenschaftlich gedacht, eure Szene ist echt noch eine andere als die Szene Versorgungsforschung, Evidenzbasierung. Deswegen hat das, glaube ich, durchaus eine absolute Berechtigung, da 2 verschiedene Podcasts zu haben. Disjunkte Szenen und deswegen nicht so ganz disjunkte Podcasts. Also insbesondere heute ist es nicht disjunkt. Genau, absolut. Genau, du, ich leg einfach mal los. Ja, mach das. Genau, es gibt jetzt also das Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation. Das, ich finde schon alleine cool, dass die jetzt immer auch wertende Sachen mit in die Gesetzestexte reinnehmen, ne? Also wenn im Gesetzestext oder im Titel schon bessere Versorgung drinsteht, dann kann man eigentlich gar nichts dagegen haben. Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Das ist ja schon, also so Werten im Gesetzestext immer schon richtig gut. In kurz heißt es auch, dass digitale Versorgung Versorgungsgesetz oder noch kürzer DVG wird es gerade in der Vorbereitung. Ich muss jetzt schon sagen, du bist deutlich besser vorbereitet als ich. werde ich mich entweder zurückhalten oder einfach falsche Sachen erzählen. Ich lasse mich überraschen, was mein Mund macht. Die Version vom 23.09., das ist die aktuellste, die es gerade gibt, zumindest in diesem Internet. Die hat 108 Seiten und das macht gar keinen Spaß, sich das durchzulesen. Und jetzt verstehe ich langsam, wenn man ein bisschen auch Politikern auf beispielsweise Twitter folgt, auch vielleicht aus der Opposition, dann ist es durchaus verständlich, wenn die sagen, man kommt gar nicht hinterher. Also ein Beispiel. Es ist ja so, dass das Gesetz da häufig nicht so in Summe steht, sondern dass es quasi immer die Differenz zu einer alten Version ist, also die Änderung am SGB 5 darstellt. Beispiel, der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8. In Paragraph 120 Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern Paragraph 76 Absatz 1a erbracht werden, die Wörter sowie nach Paragraph 87 Absatz 2a Satz 13 eingefügt. Nach Paragraph 125 Absatz 2 Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt und so weiter. Jetzt haben wahrscheinlich schon wieder die Hälfte der Hörer verloren. Sorry, ich wollte euch damit nur darstellen, dass das den richtigen Text zu lesen häufig gar nicht so viel Spaß macht. Das wissen die Gesetzgeber auch und deswegen haben die am Anfang eine Art Management Summary gemacht, durch die wir euch jetzt mal durchleiten wollen. Sven, willst du einfach starten? Ja, genau. Also ich glaube, vom Hintergrund vielleicht noch einmal geht es einfach darum, dass viele monieren, dass die Schnelligkeit nicht gegeben ist, wie digitale Gesundheitsanwendungen in die Versorgung, also sprich in die GKV kommen. Und hier gibt es dann eben 8 zentrale Punkte in dem Gesetz, die diesen Problemgegenstand eben so ein bisschen aufheben sollen. Und der erste und einer der wichtigsten Punkte ist, dass der Versicherte Anspruch auf digitale Gesundheitsanwendungen erhält, also einen Leistungsanspruch. Sprich, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM, Genau. Schafft hier eine Liste mit Anwendungen, die durch die GKV erstattet werden können. Genau, vielleicht hab ich gerade vergessen. Sorry, wir lesen jetzt die Management Summary sozusagen, die im Gesetz drinsteht, erstmal vor. Danach gehen wir noch ein zweites Mal durch bei den Sachen, die wir nur so halb wichtig finden. Und dann kaprizieren wir uns auf zwei Punkte, die besonders wichtig sind. Punkt 2, das eine hatte Sven ja gerade gesagt, also Anspruch auf digitale Gesundheitsanwendung. Punkt 2 ist die Telematik-Infrastruktur, mein Lieblingswort. Wird erweitert, und zwar wird den Apothekern und den Krankenhäusern werden Fristen an die TI gesetzt und weitere Leistungserbringer dürfen sich freiwillig anschließen. Sowas wie Hebammen, Entbindungspfleger, Physiotherapeutinnen, Therapeuten, Pflegeeinrichtungen etc. Dann soll die Telemedizin gestärkt werden, zum Beispiel Telekonsile sollen in größerem Umfang ermöglicht werden, Inanspruchnahme von Videosprechstunde zum Beispiel, aber auch Verwaltungsprozesse sollen durch Digitalisierung vereinfacht werden. Dann Förderung digitaler Innovation durch die Krankenkassen soll ermöglicht werden. Krankenkassen können die Entwicklung digitaler Innovation fördern und dazu im Rahmen des Erwerbs von Investmentvermögen bis zu 2% ihrer Finanzreserven einsetzen. Genau, dann gibt es einen Passus über den Innovationsfonds. Der wird weitergeführt mit 200 Millionen Euro jährlich bis 2024. Gut, dann jetzt kommen wir in die Bereiche zu, so ein bisschen sonstiges. Genau, sonstiges. Verfahren zur Überführung in die Regelversorgung wird geschaffen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich vorlese. Also Verfahren zur Überführung in die Regelversorgung wird geschaffen. Es wird ein Verfahren geschaffen, mit dem nachweislich erfolgreiche Versorgungsansätze aus Form des Innovationsfonds in die Regelversorgung überführt werden. Ja, okay. Nehmen wir so an. Genauso wie den nächsten Punkt, Regelungen zur Datentransparenz werden weiterentwickelt. Bestehende gesetzliche Regelungen zur Datentransparenz im Kontext der Nutzung zur Sozialdaten der Krankenkassen zu Forschungszwecken werden erweitert. Okay, wir gehen ja nochmal durch. Genau, ne? Das will ich nicht einfach so stehen lassen. Ja, genau. So, jetzt Wiederholungen als didaktisches Mittel. Das erste, Anspruch auf digitale Gesundheitsanwendung. Das ist einer der Punkte, die wir gleich genauer besprechen wollen. Deswegen kommt Punkt 2. Kurze Wertung. Telematik-Infrastruktur wird erweitert. Ja, auch wenn ich gesagt habe, ich kann das Thema nicht mehr hören oder beziehungsweise ich kann das Wort nicht mehr hören, aber durchaus in Ordnung. Also jetzt auch mit aktuellen Gegebenheiten, zumindest zum Aufzeichnungszeitpunkt, ist diese PAX-Datenleak gar nicht so weit her. Sowas kann oder die Wahrscheinlichkeit dafür kann gut verringert werden, wenn man eben so eine Art Gesundheitsdienstleister VPN hat und nichts anderes. Ist ja die Telematik-Infrastruktur, von daher finde ich es prinzipiell in Ordnung. Ist natürlich ein Riesenaufwand mit den Konnektoren. Muss natürlich auch, eine weitere Diskussion ist da, wer ist denn jetzt verantwortlich für die Sicherheit von der TI? Da ärgern sich die Ärzte gerade. Natürlich ist es schwierig, für die vernünftige IT-Dienstleister zu finden. Die Ärzte müssen diese IT-Dienstleister bezahlen, dass die Arztpraxen abgesichert werden. Eigentlich hat man da nicht mehr. Also eigentlich gibt es Anwendungen, die beim Arzt laufen, die dann in der TI nicht mehr laufen und so weiter. Also da gibt es ganz viele rein praktische Sachen, die das ein bisschen erschweren. Prinzipiell aber eine gute Sache, weil es die Sicherheit erhöht. Und natürlich sollte auch sowas wie Pflegeeinrichtungen angeschlossen werden, sodass dann auch Daten darüber ausgetauscht werden können. Was ich aber nochmal an dich eine Frage hätte, jetzt steht hier drin, Hebammen, ne, Entbindungspfleger, Physiotherapeuten und insbesondere Pflegeeinrichtungen können das freiwillig tun. Ich hätte jetzt so gedacht, okay, also Hebammen, okay, würde ich sagen, akzeptiere ich freiwillig, aber bei Pflegeeinrichtungen, dass das sozusagen freiwillig passiert, warum hat man die nicht da verpflichtend mit reingenommen? Hast du eine Idee? Nee. Ja, nächsten Punkt, das sind auch sozusagen Punkte, die uns schon in Länge in der Diskussion verfolgen, sage ich jetzt mal, Telemedizin wird gestärkt, ne? Telekonsile. Begleiten. Ist so negativ. Das stimmt allerdings, begleiten. Telemedizin wird gestärkt, also Telekonsile werden eben ermöglicht und es wird vereinfacht, die Videosprechstunde in Anspruch zu nehmen. Das ist alles, denke ich, nachvollziehbar und gut und zu befürworten. Verwaltungsprozesse werden durch die Digitalisierung vereinfacht, was natürlich sehr gut ist, dass man sozusagen freiwillig jetzt zu einer gesetzlichen Krankenkasse elektronisch beitreten. Machen wir es doch einfach. Klasse Sache. Ja. Ne, also, weil das macht man ja andauernd. Also die Patienten wechseln ja irgendwie mehrfach im Jahr die GKV und dann ist es praktisch, dass man das elektronisch machen kann. Ironie aus. Aber wie oft wechselst du? Ganz abstrakte Frage. Gar nicht. Ich bin als Beamter. Ach ja, du bist ja, alles klar. Okay. Habe ich da ja. Aber ich wechsle schon, sobald mein Tarif günstiger irgendwo wird, wechsle ich. Okay. Also das ist jetzt nicht einmal im Jahr, sondern... Ja, bei PKV ist es ja gar nicht so einfach, weil natürlich, ohne jetzt abschweifen zu wollen, die Leistungen natürlich nicht so leicht vergleichbar sind. Ja. Okay. Was jetzt aber bei dem Absatz noch gut ist, der Einsatz des elektronischen Arztbriefes wird weiter gefördert und die Voraussetzung für die elektronische Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln in den Regelwerken der Selbstverwaltung geschaffen. Das ist natürlich eine Sache, die schon cool war, haben wir auch bei uns im eHealth-Podcast immer wieder gesagt, oder beziehungsweise cool in Anführungszeichen, was absurd war, dass die Ärzte, wenn sie Arztbriefe postalisch verschickt haben oder auch gefaxt haben, gab es dafür dann eine Pauschale. Wenn man es elektronisch verschickt, dann nicht. Das ist schon ein Digitalisierungsverhinderungsgesetz. Auch da wieder, ne, das Ganze muss vom Datenschutz her sauber sein. Idealerweise wäre es auch, wenn jetzt nicht Arztbriefe alleine verschickt werden als PDF, sondern wenn man dann nachher die Daten auch irgendwie übernehmen kann. Semantische Interop habe ich auch jetzt wieder untergebracht, mein Lieblingswort. Sehr gut. Das muss ja dabei sein. Das muss dabei sein. Ja. Dann gibt es noch einen Passus, der gar nicht so, der ist so ein bisschen nebenher, aber hat gar nicht so eine Brisanz für manche Parteien. Förderung digitaler Innovation durch Krankenkassen wird ermöglicht. Hört sich erstmal nicht so dramatisch an, aber es geht hier im Kern darum, dass die Krankenkassen digitale Intervention bzw. Innovationen, ich sag jetzt mal, entwickeln können. Genau. Wenn man sich für die interessierten Hörerinnen und Hörer, kann man sich die Anhörung anschauen aus der letzten Woche im Bundestag. Die Linke zum Beispiel sagt natürlich, das ist, wie war der Wortlaut? Ich glaube, sowas wie Förderung, reines Wirtschaftsförderung, weil die Krankenkassen ja dann sagen können, hier, ich fördere dich jetzt als Startup oder so und kaufe dich nachher auf oder was, ne? Mhm. Also die können im Prinzip selber eine digitale Intervention entwickeln. Was ein bisschen die Logik eigentlich aufweicht, weil sie ja eigentlich sonst nicht die Versorgung so zentral mitentwickeln. Also sie entwickeln ja jetzt keine Medikamente oder so, ne? Oder irgendeine neue Operationsform oder sowas, ne? Mhm. Sie haben zwar ihre, ich sag jetzt mal, die TK hat eine TK-App, ne? Aber die TK würde ja jetzt nicht hingehen und sagen, okay, ich entwickle jetzt irgendeine neue Behandlungsmethode oder so, ne? Ja, auf der anderen Seite, also du hast jetzt, da sieht man wieder, du bist besser vorbereitet, du hast dir die Anhörung angeschaut, habe ich nicht. Verstehe ich, den Einwand ist ungewöhnlich. Auf der anderen Seite, ja, die werden natürlich das einsetzen, um dann irgendwie die Kosten zu senken. Im Idealfall vielleicht etwas, was in Deutschland durchaus mehr laufen kann, zur Prävention. Also da machen die jetzt ja schon was. Vielleicht ist das jetzt laienhaft gedacht, aber nur wenn man erstmal das Positive sieht, kann man sich durchaus vorstellen, dass die dann auch dahin investieren, wo dann eine Aufklärung durch digitale Apps oder was weiß ich was, bessere Dokumentation auch den Patienten tatsächlich hilft. Also ja, ich habe das jetzt erstmal nicht so negativ. Also ich finde es eigentlich eher gut, wenn sie da auch ein bisschen mitgestalten können. Ja, ist auch ein Punkt, den, glaube ich, überwiegend die Linken kritisieren. Ja, sie sagen im Prinzip, das ist indirekt natürlich dann irgendwie Wirtschaftsförderung und so, ja, keine Ahnung, böse, was böse. Was jetzt ja auch nicht so Genau. Letztendlich ist das ja, viele E-Health-Projekte sind ja letztendlich auch unter diesem Mantel zu treffen, aber letztendlich bin ich auch nicht unbedingt der Überzeugung, dass das hochdramatisch ist, wenn man sich die Anhörung anguckt. Ich glaube, fast nur die Linken sind darauf intensiver eingegangen. Gibt es kritischere Punkte, die man wieder adressieren könnte. Genau. Dann kämen jetzt Innovationsfonds. Wir haben es ja vorhin vorgelesen. Das ist aber auch ein Thema, was uns gleich rausgreifen werden. Also eins von den beiden, einmal die Kostenerstattung der Krankenkassen für Apps und die Innovationsfonds. Das heißt, vorletzter Punkt, wo wir vorhin schon bewertend eingegriffen haben, was so rausgeflutscht ist. Verfahren zur Überführung der Regelversorgung wird geschaffen. Es wird ein Verfahren geschaffen, mit dem nachweislich erfolgreiche Versorgungsaussätze Ansätze aus Vorhaben des Innovationsfonds in die Regelversorgung überführt werden. Ja, natürlich. Also, das ist da ja wohl, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre ich strikt gegen Innovationsfonds. Also, wenn man das umkehrt und sagt, die Sachen, die sich als erfolgreich dargestellt haben, die übernehmen wir nicht in die Versorgung, wäre natürlich absurd. Also, ja, klar. Ja, genau. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Genau. Genau. Und ich glaube, die letzten beiden Punkte, also Verfahren zur Überprüfung, Regelung der Datentransparenz, der letzte Punkt, ne? Also es geht ja natürlich darum, dass die Daten in der gesetzlichen Krankenversicherung in der Regel keine Forschungsdaten sind, sondern Verwaltungsdaten. Sprich, Verwaltungsdaten sind extrem schwierig für wissenschaftliche Analysen zu nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier steht ja Datenaufbereitungsstelle, zu Forschungsdatenzentren, also Forschungsdatenzentren vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Man kann sozusagen, wenn man jetzt sagt hier, ich will was beforschen als interessierter Forscher und brauche aber Daten aus der GKV, dann gibt es da so Datensätze und Forschungsdatenzentren, da kann man dann seine Syntax hinschicken und die geben an einem dann sozusagen Testdatensätze. Und da kann man letztendlich mit diesen Daten rechnen. Aber man kann jetzt nicht einfach so auf alle GKV-Daten zugreifen, ne? Ja, also die Sache ist so, ein klein wenig eine andere Meinung. Natürlich kann man aus Verwaltungsdaten hervorragende wissenschaftliche Studien ableiten, einfach weil die ein paar Vorteile haben. Die sind komplett. Erstens, zweitens sind die, weil sie eben Verwaltungsdaten sind und irgendwie automatisiert verarbeitet werden müssen, sind die strukturiert. Also wir haben da eben ICD, OPS zum Beispiel. Und komplett heißt, dass man zu dem Patienten alle Daten hat. Das alleine ist schon ein großer Vorteil. Natürlich ist der Datensatz selbst nicht komplett. Das heißt, ganz viele Daten, die ansonsten vielleicht auch noch relevant wären, die sind dort nicht enthalten. Also du kannst jetzt nicht einzelne spezifische Krankheiten komplett in der Tiefe erforschen. Aber gerade auch, wie sich bestimmte Krankheitsvorkommen vielleicht auch räumlich verteilt entwickelt haben, würde sich das hervorragend eignen. Da ist auch wieder das Problem, dass natürlich die Daten nicht dafür erfasst worden sind. Und das heißt, das ist ein großes Problem, auch wenn jetzt natürlich vielleicht Forschung Vorteil für den Patienten bringen würde. Die Daten wurden nicht dafür erfasst. Das ist das eine Problem. Das zweite ist, medizinische Daten zu anonymisieren ist extrem schwierig. Selbst wenn du sagst, wir nehmen den Nachnamen raus und nur das Geburtsjahr und lassen das Geschlecht drin, dann kann es durchaus sein, dass du an der Krankheitenkombination auch, weil die Krankheit so selten vorkommt oder die Kombination so selten vorkommt, das theoretisch irgendwie rückschließen kannst. Also von daher auch das wieder ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann es natürlich helfen für die Versorgung, für die Forschung, für die medizinische Behandlung nachher. Auf der anderen Seite ist es auch wieder datenschutzrechtlich ein großes Problem. Da hatten wir bei uns einmal ganz kurz eine Variante. Es gibt wohl jetzt so eine KI, da kann man die Daten erstmal reinkippen und die erzeugt dann synthetische Daten, die ähnlich sind. Wobei ich das immer noch nicht verstanden habe, wie das richtig funktionieren kann. Und auch nicht glaube, dass das die Datenqualität verbessert. Also kann ich nicht werten, ist das wieder so ein KI-Buzzword oder ist es tatsächlich was Cooles? Ja, okay. Also ich denke mal, dass so wie ich das noch in Erinnerung habe aus dem Studium, dass viele dann eben sich beschwert haben, dass nicht so viele Daten verfügbar sind für Forschungszentren. Deswegen könnte ich mir jetzt vorstellen, dass dieser Punkt eigentlich sehr positiv ist. Ja, für die Forscher schon, je nachdem, wie es ausgestaltet wird. Für die Datenschützer nicht, wenn es nicht sauber gemacht wird. Und genau, es sind schon echt erstaunlich viele Daten, die dann schon bei den Krankenkassen landen. Also wenn man sich mal, muss man sich alleine die 301 Datensätze mal anschauen beispielsweise. Das war jetzt so ein mittelgroßer Punkt, ne? Wir hatten jetzt ein paar kurze, das war ein mittelgroßer und jetzt kommen die beiden dicken Klopper. Genau, Anspruch auf digitale Gesundheitsanwendung, wahrscheinlich so einer der zentralen Punkte dieses Gesetzes, würde ich sagen. Und danach gehen wir nochmal auf Innovationsfonds ein. Ich würde ein paar Sachen dazu sagen, was überhaupt in diesem Gesetz steht unter Paragraph 33a. Also der interessierte Hörer oder die interessierte Hörerin kann sich den Gesetzentwurf runterladen. Die Versicherten haben sozusagen in Paragraph 33a Anspruch auf Versorgung mit Medizinprodukten niedriger Risikoklasse. Und da geht es Erkennung, Überwachung, Behandlung, Linderung von Krankheiten. Und es wird quasi vorgesehen, ein Register bzw. eine Liste anzufertigen mit digitalen Gesundheitsanwendungen, die eben in ein Verzeichnis, steht hier im Gesetz, nach § 139e aufgenommen werden. Dieses Verzeichnis liegt beim BfArM, beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das ist sozusagen erstmal die Grundlogik. Wenn man das mal ganz praktisch sich vorstellt, vielleicht an einem Beispiel, dann könnte man ja sagen, es gibt ein Startup, das überlegt sich jetzt irgendeine super App, die im medizinischen Bereich durchaus hilfreich sein könnte. Dann würde das zum BfArM gehen und würde einen Antrag stellen, sich dort in dieses Verzeichnis eintragen zu lassen. Genau, wenn es ein Medizinprodukt ist. Wenn es ein Medizinprodukt ist. So, jetzt kann man wahrscheinlich auch in so einem Bereich, den wir gleich ein bisschen genauer besprechen müssten, dann müsste man eigentlich sagen, du musst jetzt unterschiedliche Nachweise liefern. Jetzt sagt das Startup, ah, das kann ich im Moment nicht, ich würde das gerne ein Jahr später machen. Dann kann das BfArM sagen, ja, okay, Ausnahmefall genehmigt, du darfst es auch erst in einem Jahr machen. Dann stünde die App mit diesem Unternehmen in diesem Verzeichnis und dann können dort die Ärzte nachschauen und können sagen, aha, ich habe jetzt einen Patienten, dem diese App helfen würde. Die Kosten für diese App übernimmt jetzt die gesetzliche Krankenversicherung des Patienten. Genau. Oder das ist so ganz grob in einfachen Worten das erklärt. Ja, ich kann es verschreiben. Ne? Ich kann sagen, hier wie eine Tablette, anstatt Aspirin steht dann eben App, Spotify. Startup-App drauf. Genau, steht dann drauf hier, 10-mal täglich die App nutzen und dann kann es im Prinzip vergütet werden. Das ist eigentlich die Grundlogik, ne? Also das BfArM ist hier zuständig. Jetzt steht hier, müsste man vielleicht nochmal sagen, was hier eigentlich im Gesetz nochmal steht. Mhm. Im Paragraph 4, was halt ganz interessant ist, der Hersteller muss einen positiven Versorgungseffekt nachweisen, ne? Also für eine App jetzt zum Beispiel, die dann eben ein Medizinprodukt irgendwie ist. Und dann kann man einen Antrag stellen und kann das sozusagen einreichen beim BfArM. Und hier steht im Gesetz, der Hersteller kann quasi die Plausibilität, steht hier Wortlaut im Gesetz, plausible Begründung des Beitrags der digitalen Gesundheitsanwendung zur Verbesserung der Versorgung. Und hier steht weiter, einer herstellerunabhängigen Institution, also sprich irgendein Forschungsinstitut sagt hier, ich habe ein wissenschaftliches Evaluationskonzept erarbeitet und habe gesagt, die Versorgungseffekte sind positiv. Das ist sozusagen das, was hier im Gesetz steht. Was eine Kernproblematik eben hier ist, jetzt sagt man Plausibilität und positive Versorgungseffekt. Was das aber im Kern heißt, steht hier natürlich nicht. Jetzt sagt zum Beispiel das Deutsche Netzwerk für evidenzbasierte Medizin, dass hier die Evidenzanforderungen, die ja zum Beispiel bei einer Tablette gefordert werden. Bei einer Tablette gibt es ein ganz klares Verfahren. Da gibt es Stufen, ne, der Arzneimittel-Evaluation und da gibt es ein ganz klar vorgefertigtes Verfahren. Das ist hier eben sehr abstrakt gehalten. Und hier wird sogar Plausibilität als einen Grund genannt. Wenn du noch keine sofortige Wirkung hast, steht ja hier drin, kannst du sozusagen das einreichen und im Prinzip einen plausiblen Wirkungsmechanismus darlegen. So, und die evidenzbasierten Mediziner oder Forscher sagen, das kann nicht sein, dass man eine App jetzt nur aufgrund von Plausibilität in die GKV mit reinbringt. Hm. Ne? Der Hintergrund da so ein bisschen ist, glaube ich, das hat der Jens Spahn ja auch beschrieben, ist, dass ja schön wäre, wenn man das so machen würde. Mhm. Dass das aber wahrscheinlich dann die Innovation in Deutschland irgendwie, dass es schwierig wäre, in unserer kleinen Geschichte vorhin das kleine Start-up, wenn die dann eine, was weiß ich was, doppelt-dreifach blinde randomisierte Studie mit Stratifizierungsfaktoren und was weiß ich was alles machen würde, dann würde es erstens lange dauern und zweitens vielleicht gar nicht passieren. Das ist, glaube ich, so die Argumentation, die dahinter steckt. Also ist jetzt absolut nicht meine, sondern es ist das, was wahrscheinlich der Grund dafür ist. Ja, absolut. Also vielleicht muss man im Kern nochmal sagen, ich meine, letztendlich eine Tablette braucht extrem lange, bis eine Tablette von der Erfindung bis zur Vergütung in die GKV kommt. Das ist halt viele, viele Jahre. Ich glaube, das dauert sogar bis zu 10 Jahre, bis das passiert. Je nachdem, was da, ob da eine neue Erfindung oder eine Adaption hintersteckt. Als Beispiel vielleicht einmal. Die TIM HF2-Studie, eine der best, also im Lancet publiziert, also Lancet eins der best dotierten Forschungsjournals im Gesundheitsbereich, hat im Prinzip für die telemedizinische Behandlung einen guten Versorgungseffekt nachgewiesen. Hier ging es um, genau, Heart Failure. Da hat aber die Studie irgendwie von, jetzt muss ich mal genau gucken, von 2013 bis 2007 gedauert, ne? Also quasi eine telemedizinische Behandlung, da wollte man den Effekt nachweisen, wirkt das besser als einfach nur eine normale Behandlung. Und die Randomisierung hat stattgefunden zwischen August 2013 und Mai 2017. Also 4 Jahre. Das ist eben, also das ist nicht leicht. Ja, absolut. Da irgendwie den Mittelweg zu finden. Also wenn du das jetzt, also natürlich, ich glaube, kaum einer würde sagen, es ist schlecht, wenn man das Ganze evidenzbasiert macht. Kostet Geld und es dauert länger. So, und die Frage ist, so wie es da steht, wird ja die Verantwortung verlagert. Das heißt, es wird gesagt, wir schreiben euch nicht vor, wie ihr das jetzt nachweist, sondern guckt mal, dass ihr das irgendwie in sich schlüssig beschreibt und dann gebt ihr es uns und dann bewerten wir das. Das heißt, es gibt kein Schema F, nach dem vorgegangen wird, mit den, also wie bei der Zulassung von Medikamenten, mit immer größeren Fallzahlen oder Probanden und so weiter, sondern hier wird versucht, das ein bisschen individueller zu gestalten. Also das, ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Ja, das ist sicherlich eine große Problematik. Also letztendlich ist das System ja lahm, also und gerade bei digitalen Interventionen, also 4 Jahre für eine randomisierte Studie, allein die Entwicklung dauert schon sehr lange. Ne? Und dann noch die Durchführung und Evaluation. Das ist wirklich Jahre, also die harten, straighten, evidenzbasierten Mediziner bzw. Forscher sagen ganz klar, Evidenz ist nicht verhandelbar. Jetzt wird es ganz schnell ethisch. Also klar, das ist nicht verhandelbar, wenn dann auf der anderen Seite dadurch erstens ist trotzdem passiert, vielleicht mit niedriger Qualität, weil es dann irgendwie, schau dich mal um. Also ich weiß gar nicht, ob mir überhaupt gerade die Ecke gefällt, in der ich mich positioniere. Okay. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Ich spiele nur den Teufelsanwalt. Schau mal, was es für ganz schreckliche Apps beispielsweise gibt, die überhaupt nicht qualitätsgesichert sind, wo dann steht, mach ein Foto von deinem Handrücken und ich sag dir deine Blutfettwerte oder sowas. Also das eine ist die Theorie so ein bisschen. Natürlich wäre es gut, wenn man sagt, Evidenz ist nicht verhandelbar, und das andere ist die Praxis, und da muss man sich halt irgendwo dazwischen bewegen. Ob das jetzt richtig ist, wie es dort steht, weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Also letztendlich, klar, ich denke auch, wenn man, guckt man sich zum Beispiel jetzt die letzte Präsentation von Apple an, ne? Also das mit dem Research Kit sozusagen, also die gehen natürlich extrem straightforward, da gibt es halt diese Zeitbarrieren nicht und diese regulativen Barrieren. Allerdings muss man natürlich auch wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist eigentlich die Maxime unseres Gesundheitswesens, und einer der wichtigsten Paragraphen, den wir hier haben, ist eben das Wirtschaftlichkeitsgebot. Ne? Paragraph 12, die Leistungen müssen ausreichend zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Jetzt ist die Frage immer, das ist aber eine sehr schwierige Frage, da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf, aber wenn man da jetzt was mit Plausibilität begründet und vielleicht ein halbwegs qualitatives Evaluationskonzept hat, gut, okay. Das wirtschaftlich ist, weiß ich nicht. Aber letztendlich glaube ich auch, dass man bestimmt, also was man vielleicht noch vorschieben kann, ist, dass eigentlich, also die Gesamtlogik, dass es beim B-Pharm liegt, das könnten wir vielleicht nochmal besprechen. Sonst ist es ja so, dass eigentlich eine Tablette über den GBA, also über den gemeinsamen Bundesausschuss geht. Darf ich das ein bisschen präzisieren? Absolut. Also die Zulassung erfolgt dann im B-Pharm. Das heißt, ob die überhaupt zugelassen wird in Deutschland, verschrieben werden darf, für welche Indikation und so weiter. Das erfolgt über den B-Pharm. Und ob die nachher von der gesetzlichen Kasse bezahlt wird, das erfolgt dann im GBA, gemeinsamen Bundesausschuss. Genau, und absolut guter Punkt. Und hier ist es aber jetzt so, dass der GBA im Prinzip bei diesem Gesetzesentwurf gar nicht beteiligt ist. Also dass der GBA würde jetzt nicht sagen, okay, die App ist gut oder die App ist schlecht. Die finanzieren wir jetzt. Das heißt, wenn es analog wäre wie bei den Pillen, dann wäre das auch so, dass das B-Pharm zuständig wäre, wie bei den Medikamenten, dass die App überhaupt genutzt werden darf für eine bestimmte Indikation, für eine Krankheit. Und der GBA würde dann sagen, okay, das übernehmen wir auch. Und das ist jetzt hier anders. Hier entscheidet der GBA gar nichts, sondern das B-Pharm sagt, yo, wir erkennen es als Medizinprodukt an und yo, es wird von den Kassen auch erstattet. Kann man sich das Interview von Josef Hecken durchlesen, der auch ganz klar gesagt hat, der GBA würde wahrscheinlich gelähmt werden durch eine Flut, sage ich jetzt mal, an App-Anbietern, die jetzt auf den GBA zustürmen würden, um das jetzt überspitzt auszudrücken. Klar, würde wahrscheinlich so sein. Ne? Schauen wir mal. Er sagt eher, okay, wirklich so, ich sag mal, wenn es um Diagnose geht von Krankheiten oder so und wirklich ganz invasiven Methoden, dann ist der GBA eher in der Zuständigkeit, so sagt Josef Hecken das. Im Ärzteblatt gibt es da ein Interview. Großes Thema, da kann man wieder lange drüber rumdiskutieren. Absolut. Ich glaube, wir haben jetzt das Für und Wider von so ein paar Aspekten halt durchaus dargestellt. Und das Gute für den Hörer ist, ihr hört zwei planlose Moderatoren, die selbst sich nicht einig sind. Also warum soll es da der Politik anders sein? Und auch da wieder, wenn die Leute eine einfache Meinung haben und sagen, hey, das muss so und so sein, ist das vielleicht nicht differenziert genug? Ja, absolut. Es gibt da keine einfache Schwarz-Weiß-Geschichte. Genau, diese Problematik zwischen, ich sag mal, den Hardcore-evidenzbasierten Menschen und den eher Markt, also ich sag jetzt mal eher marktgetriebene Menschen vielleicht oder pragmatisch getriebene Menschen, was jetzt nicht negativ, ne, so. Ja, oder auch, ne, gute Behandlung. Kannst du ja auch positiv formulieren. Ist echt ein langer Punkt, und da kann man echt wirklich absolut super auf Kongressen stundenlang diskutieren oder in Podcasts, genau. Aber ich bin der Überzeugung als abschließend, dass wir zum Beispiel wie in England so eine Art Evidenzkonzept brauchen. Da ist dieser Entwurf einfach ein bisschen zu kurz gedacht. Gehen wir nochmal auf den Innovationsfonds vielleicht kurz, ne? Hier steht jetzt im Gesetz, der Innovationsfonds wird mit 200 Millionen weitergeführt, ne? Hört sich, kann man ja erstmal positiv sehen. Allerdings muss man dazu sagen, dass es vorher 300 Millionen war. So habe ich es im Kopf, steht glaube ich auch irgendwo im Gesetz, kann man auch nochmal nachlesen. So, jetzt monieren die, also insbesondere auch das Netzwerk Versorgungsforschung, dass es natürlich nicht sein kann, in so einem Markt, der natürlich maßgeblich, wo oder finanzielle Ressourcen extrem wichtig sind, ne, siehe die großen Plattformanbieter, dass man dann einen Betrag von 300, der eh schon gering ist, ne, also 300 Millionen, 200 Millionen, wovon spricht man hier? Ich habe mich auch nicht vom Hocker gehauen, 200 Millionen, ja. Ja, es ist im Prinzip... Also wir haben im Moment Gesamtausgaben für Leistungen im Gesundheitswesen, die eben täglich ungefähr 1 Milliarde sind. Und in der GKV sind das, glaube ich, 230 Milliarden oder so, keine Ahnung. Das ist eine Summe anteilig an den Gesamtausgaben in der GKV, die echt marginal ist eigentlich, ne? Mhm. Das ist ja, also, und allein schon natürlich, jetzt muss man wieder mal auf die Privatwirtschaft eingehen. In der Privatwirtschaft da sind Finanzierungssummen 200 Millionen Euro, das geht teilweise, ist jetzt ein Extrembeispiel im Silicon Valley, in eine Firma. Das wird ja, sag ich mal, auf ganz kleine Projekte aufgeteilt, diese 200 Millionen Euro, ne? Ja, deswegen, da sind viele der Überzeugung, das ist einfach nicht genug Geld, da müssen mehr ausreichende Ressourcen rein. Klar, jetzt kann man sagen, die Forscher, dass die das sagen, die wollen halt ihre Forschungsprojekte haben. Ja, fair enough, aber wenn man das mit Finanzressourcen im privatwirtschaftlichen Bereich vergleicht, ist es extrem wenig Geld. Wie würdest du das sehen? Ich habe da zwar eine Meinung, aber wenig Hintergrundwissen, von daher halte ich mich mal zurück. So, oder wie, auch, wer war das? Ach, das ist so dieser, war das nicht der Comedian, der gerade so halb gut rüberkommt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal, okay. Das mache ich jetzt. Ja, aber ich meine grundsätzlich, also ich glaube, Innovationsförderung im Gesundheitswesen ist ja eh nicht so ein Punkt, den man so gerne gelesen hat, weil immer dann alle schreien mit Ausgabensteigerung und so. Und aber ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr finanzielle Ressourcen. Okay, also ich glaube, wir haben so ein paar zentrale Punkte aufgegriffen aus dem Gesetz. Vielleicht kann man so ein Gesamtfazit nochmal, also über die ganzen Punkte, die Detailfragen haben wir ja gesprochen. Was eben so ein Kernpunkt ist, oder zwei Kernpunkte ist, was viele auch monieren aus den Parteien, es gibt keine zentrale Strategie, es gibt keine, ich sag jetzt mal Vision, keine E-Health-Digitalisierungsstrategie, die eben auch mit einem Evidenzkonzept, wie es zum Beispiel in England der Fall ist, für digitale Gesundheitsinterventionen ausgestattet ist. Also ich mache nebenbei Beratung und habe jetzt da viel mit so Zielbildern gearbeitet. Irgendwas, was nicht technisch ist, sondern eine Art kleine Geschichte, wo man einfach erzählt, keine Ahnung, Patient hat die und die Indikation, geht zum Arzt, zum Niedergelassenen und da dann halt die unterschiedlichen Aspekte mit einbringt. Und das wäre vielleicht eine Variante, wie man sowas erstens in der Bevölkerung breit diskutieren könnte und jetzt nicht, also technisch, wir brauchen IHE, XDS, FHIR, Ressource so und so oder B-Farm hier, DIMDI da und so weiter, wo man dann die Bevölkerung verliert, sondern eine Strategie, eine Beispielgeschichte, wo man hin will, sodass man das machen kann, was Jens Spahn ja immer gesagt hat, er will ja immer den breiten Diskurs mit der Bevölkerung und die Diskussion. Zweifelsohne, wir brauchen eine Strategie, wir brauchen irgendwie eine Richtung, in die dann alles hinentwickelt wird, ansonsten ist es schon ein bisschen so Flickschusterei. Ja, genau. Was ist dein jetzt kurzes Fazit des Gesetzes? Was würdest du sagen? Ja, also ich finde es gut, dass sich was bewegt. Das habe ich in unseren Folgen ja auch immer wieder gesagt. Ich finde gut, dass was angestoßen wird. Ich verfolge das seit 20 Jahren und da ist echt nicht viel gegangen in Deutschland zum Thema E-Health, das uns jetzt wirklich ja fast alle anderen Länder abgehängt haben. Ich würde es, wenn ich es machen würde, ich würde es wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Nichtsdestotrotz finde ich gut, dass es vorangeht. Bin viel in Krankenhäusern, Softwarefirmen und ich finde, das ist manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn ich es negativ, stark negativ ausdrücke, ist es manchmal ein bisschen Augenwischerei. Also wir haben dann jetzt die hippen Startups und die können dann gefordert werden und dann haben wir irgendwelche jungen Leute mit weißen Sneakern und alle sonnen sich so ein bisschen in dem Schein da. Wenn man aber jetzt tatsächlich mal rausgeht, dann gibt es ganz handfeste Probleme bei Krankenhäusern. Also dann musst du nicht mit KI in der Blockchain sprechen, die dann irgendwelchen crazy Zeugs machen, sondern da geht es darum, dass die Häuser, die haben kein Geld, um dann jetzt mal einen vernünftigen Monitor dahinzustellen oder mobile Geräte, sodass die dann Auftragsanforderungen in der Radiologie tatsächlich vielleicht noch mit Papier machen, dass die da nicht ihre Ressourcen vernünftig managen, dass Pflegekräfte rumrennen und Wasser holen, obwohl das vielleicht jemand anders machen könnte und man das mit IT steuern kann. Also ich glaube, das ist der unsexy Alltag, der vielleicht erstmal angegangen werden müsste und jetzt nicht die blinky, shiny Glasperlen. Das ist jetzt stark ausgedrückt. Also eigentlich finde ich sehr gut, dass was passiert. Hey, aber es gibt echt große Probleme, die einfach nicht so sexy sind, die man auch angehen müsste. Also würde ich allem absolut zustimmen, weil letztendlich, ich sehe es jetzt bei uns im Projekt auch, also da machen wir auch also nutzerzentrierte Entwicklung einer digitalen. Sehr gut. Und da haben wir quasi mit Ärzten, mit Pflegenden, mit psychosozialen Diensten und Pflegediensten und so Fokusgruppeninterviews gemacht. Und in dem Krankenhaus jetzt mal, da wird halt noch per Hand dokumentiert, ne? Ja. Alles per Hand. Die tragen den, ich sag jetzt mal den Namen, schreiben die ungefähr auf 25 verschiedene Dokumente, 5-mal das gleiche und die dokumentieren sich immer noch wahnsinnig da. Und das sind, glaube ich, erstmal die Probleme, die mit fokussiert werden müssen. Also von daher eigentlich gut. Daumen ja eher nach oben, dass was passiert. Aber richtig gut wäre, wenn man auch mal so die Basissorgen angeht. Absolut. Würde ich auch sagen, also mein Blick ist eben auch so klar. Das sagen aber auch alle Stellungnahmen zu diesem Gesetz. Ja, gut, dass was passiert sozusagen, aber ja, was mich am meisten bewegt, sind natürlich wie die Evidenz da behandelt wird. Das ist, finde ich, schon sehr schwierig. Und man sieht eben in England, dass das echt anders geht. Deswegen würde ich es so ein bisschen als, ja. Wobei jetzt, weiß nicht, NHS ist jetzt auch nicht so das leuchtende Vorbild, oder? Nein, nee, aber trotzdem in diesem speziellen Punkt, sage ich jetzt mal, haben sie da wohl was vorgelegt, was halt durchaus beispielhaft ist für viele andere. Aber im Grunde genommen muss man sagen, klar, je nachdem, wen man fragt, bekommt man eine Meinung zu dem Gesetz. Wenn man mich fragt, ist der Punkt der Evidenzbasierung echt sehr schwierig zu sehen. Hatten wir jetzt ausführlich. Aber ich bin auch froh, dass was passiert und darauf eben neue Dinge passieren werden. Ja. Töfte. Okay. Dann sage ich tschüss, verabschiede mich. Ja, ich mich auch. Vielen Dank. Macht es gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden die ein paar Stellungnahmen und ein paar Links vielleicht nochmal in die Shownotes packen, sodass jeder das nochmal nachlesen kann. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, tschüss. Ciao. We'll be right back.